Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute mit Blick in diese Runde die einmalige Gelegenheit haben, mal ein bisschen intensiver über das politische Reizwort der vergangenen Tage zu sprechen. Vor allem über die Frage, was eigentlich dahinter steckt, nämlich das Wörtchen Lifestyle-Teilzeit. Warum? Warum wollen wir eine der bekanntesten Ökonominnen des Landes, Veronika Grimm, fragen, warum diese heftigen Reaktionen, warum dieser Aufschrei? Und an welchem Punkt stehen wir eigentlich in Sachen Arbeitsmoral, in Sachen Wirtschaftsleistung, Finanzierung des Sozialstaates? Sie zitiert dazu zwei kalte Zahlen, die aber keinen kalt lassen. Erstens, sagt sie, haben wir heute ziemlich genau die Wirtschaftsleistung von 2018. Also mit anderen Worten, die deutsche Volkswirtschaft wächst nicht mehr. Und noch interessanter ist die zweite. Schon 2029, sagt sie, werden die Ausgaben für Soziales, Verteidigung und für die Zinsen, die wir gerade jetzt bezahlen müssen, die gesamten Einnahmen des Bundes auffressen. 2029, alles weg. Herzlich willkommen, wir müssen reden. Ja, und weil das so ist, müssen wir Dirk Wiese, den ersten parlamentarischen Geschäftsführer der SPD im Bundestag, anlässlich seines ersten Besuches hier bei uns fragen, hat Veronika Grimm also möglicherweise recht, wenn sie sagt, die heutige SPD macht nur vordergründig Politik für die Schwachen, die aber in Wahrheit am Ende Opfer dieser Art von Politik sein werden, weil es nicht mehr bezahlbar ist. Er sieht das anders und sagt, die SPD ist das genaue Gegenteil von Bremsen. Es war immer die Sozialdemokratie, die mutig Reformen angepackt hat. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Gerne. Ja, Lifestyle, Teilzeit, Krankheitstage, wie sieht Wiebke Winter das? Hat schon eine erstaunlich lange politische Karriere für die CDU hinter sich. Schon seit 2021, glaube ich, im Bundesvorstand. Fraktionschefin in Bremen, also Oppositionsführerin. Die man fragen muss, was da eigentlich gerade in ihrem Laden so los ist. Es begann mit der Lifestyle, Teilzeit. Es ging weiter mit den Krankheitstagen. Und es endete vorerst auf dem Zahnarztstuhl. Und die Frage ist, was kommt da eigentlich noch? Sie hat schon den Rentenkompromiss ihres eigenen Kanzlers sehr klar abgelehnt. Und sie sagt auch jetzt, ich glaube, wir müssen wieder ein bisschen über Leistungsbereitschaft in diesem Land sprechen. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und wie schaut Daniel Friedrich Sturm drauf? Sehr erfahrener politischer Beobachter, der sagt, ein bisschen tollpatschig, wie das in der Union gerade läuft. Andererseits stellt er eine große Enttäuschung, insbesondere der Wirtschaft, fest über den Kanzler, über Friedrich Merz. Fast alles von dem, sagt er, was da gerade so gefordert wird, hätte Merz vor einem Jahr vermutlich noch selbst gefordert. Doch dann hat er leider festgestellt, dass auch eine 14-Prozent-Partei, nämlich die SPD, unglaublich viel verhindern kann. Klingt nicht gut. Und die Frage ist, wie kommen wir da wieder raus? Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Schönen guten Abend in die Runde. Ja, vielleicht aus aktuellem Anlass, Frau Winter, die erste Frage an Sie. Was ist bloß in der Union, im CDU-Wirtschaftsrat? Ich schaue gerade zu Daniel Friedrich Sturm, seit mindestens 12 Stunden keine neue Forderung mehr gehört. Sie auch nicht? Ja, wir erleben ja was wir verpasst haben? Weil ich komme da nicht mehr mit. Sie? Also der Wirtschaftsrat der CDU e.V., ein eigenständiger Verein, der nicht zur Parteienfamilie der CDU gehört, hat ein Papier veröffentlicht, was ja einen guten Grund hat. Aber er heißt CDU-Wirtschaftsrat, ne? Er ist aber tatsächlich jetzt rechtlich uns genauso nah wie Greenpeace. Also man muss schon sagen... Aber es ist nicht der SPD-Wirtschaftsrat. Er ist sicherlich der CDU nah, aber er gehört nicht zur Partei. Es ist der CDU-Wirtschaftsrat, genau. Ja. Sie haben recht, formaljuristisch. Aber man nennt ihn ja nicht zufällig so. Ne? Es ist der CDU-Wirtschaftsrat, weil er der CDU sehr nahe steht. Und wenn dieser mächtige CDU-Wirtschaftsrat was fordert, dann klingt es immer ein bisschen so, als wollte das die CDU heimlich auch, traut es sich aber noch nicht offen zu sagen. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass wir unterscheiden, wer etwas fordert, ob es aus der Partei kommt oder halt nicht. Und deswegen wollte manchmal ich das weiß gerne man das nicht mehr, verstehen Sie? Ich komme da ganz durcheinander. Aber wenn wir jetzt darüber sprechen, was tatsächlich vorgeschlagen worden ist, dann muss man sich ja anschauen, dass der Wirtschaftsrat eine Agenda vorgestellt hat, wo viele gute Punkte drinstehen. Aber halt auch ein Punkt, sagen Sie, über welchen Teil wir gerade reden? Naja, wenn wir darüber sprechen, wie wir unsere Wirtschaft wieder ankurbeln und dass wir in einem Sumpf der Stagnation momentan stecken, das ist uns ja völlig klar. Und da sagt der Wirtschaftsrat, wir müssen uns überlegen, welche Maßnahmen wir fordern wollen, um da rauszukommen. Mhm. Die Forderung, dass man jetzt nicht mehr zum Zahnarzt gehen kann, dass das rausgestrichen werden sollte aus dem Leistungskatalog. die kann ich auch wirklich überhaupt nicht teilen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine Prävention haben und das hilft natürlich nicht. Aber wenn wir jetzt uns jetzt mal wirklich auf die Sachdebatte konzentrieren. Sie haben doch bestimmt telefoniert in den letzten Tagen. Wie kommt man auf so eine Forderung? Wie kommt man auf so eine Idee? Das müssen Sie jetzt tatsächlich mal den Chef vom Wirtschaftsrat fragen. Ich bin nicht Mitglied in dem Verein. Nein, aber Sie kennen doch Leute in der CDU. Ja, klar. Und es gibt verschiedene Ideen, die man momentan anstellt, wie man unsere Wirtschaft wieder ankurbeln kann. Und wissen Sie, Herr Lanz, das lieben Sie hier doch auch. Wir müssen diese Ideen diskutieren. Wir müssen uns fragen, wie kommen wir im Land wieder nach vorn? Und da gibt es viele gute Ideen, aber vielleicht auch mal eine Idee, die nicht so gut ist. Ja, wir müssen dicke Bretter bohren, aber definitiv keine Karies. Also das ist nicht das Thema, um das es geht, oder? Ich glaube auch, dass diese Idee uns jetzt nicht weiterhilft. Okay, was ist denn mit der Lifestyle-Teilzeit? Ich denke, dass wir darüber sprechen müssen, wie wir die Wirtschaft in Deutschland wieder stark machen. Und da müssen verschiedene Ideen debattiert werden. Es gab einen Antrag der MIT, das ist eine Vereinigung der CDU. Und auch CDU-nah? Die sind tatsächlich Teil der CDU, Unterschied. Ich lerne heute viel dazu. Ja. Und dieser Antrag wurde für den Parteitag eingereicht. Und ich finde schon, dass man über Teilzeit sprechen muss. Klar ist aber auch, dass der Begriff Lifestyle-Teilzeit, das hat ja mittlerweile auch Gitta Connemann selbst gesagt, einer ist, der polarisiert, der auch nicht wirklich das widerspiegelt, was in Deutschland passiert. Von daher war er sicherlich nicht richtig. Wer aber hat wir den müssen erfunden? Drüber sprechen. Wer hat den erfunden? Wer war das? Das war die Mittelstandsunion, die MIT, die das sich überlegt hat, dass das eine gute Überschrift wäre für den Antrag. Und ich glaube, da muss man dann schon differenzieren. Das hat ja auch die MIT immer gemacht. Die MIT hat selber immer gesagt, wenn wir darüber sprechen, dann geht es nicht um Leute, die pflegen. Da geht es nicht um Leute, die betreuen. Klären wir gleich. Wir gehen da versprochen einmal inhaltlich wirklich ganz tief rein. Aber ich würde noch mal gerne wissen, wie das so in der politischen Kommunikation läuft. Wollten die das? Wollten die absichtlich provozieren? Mal einen raushauen, damit das ganze Land mal ein paar Tage und ein paar Wochen darüber diskutiert? Also es ist natürlich so, dass wenn man über Ideen sprechen möchte, dass es auch immer gut ist, wenn man ihnen einen Namen gibt. Und das hat hier anscheinend besonders gut funktioniert. Ob es so glücklich war, darüber mag man streiten. Okay. Ich würde sagen, die Mehrheit auch in der CDU sagt heute, Lifestyle-Teilzeit, das ist vielleicht jetzt nicht der richtige Begriff gewesen, weil er halt die Debatte auch in einer Form emotionalisiert, dass wir nicht mehr auf die Sachthemen zurückkommen müssten. Und da steht ja schon ein wahrer Kern dahinter, über den man auch sprechen muss. Nämlich, wie wollen wir mit Teilzeit in Deutschland umgehen. Das heißt, Ihnen geht es jetzt um diesen Begriff, den finden Sie unglücklich. Aber inhaltlich würden Sie sagen, sollten wir die Debatte dringend führen? Ich würde schon sagen, dass wir darüber sprechen müssen, wie wir Anreize setzen können, dass mehr Menschen in Vollzeit arbeiten wollen. Frau Grimm, Ladies first. Einmal kurz die Frage mit dem Zahnersatz und dann die Frage mit der Lifestyle-Teilzeit. Wie haben Sie das wahrgenommen? Ja, erstmal ist es natürlich auffällig, dass immer Forderungen rausgepickt werden, die man besonders gut skandalisieren kann. Und ich glaube, dass Sie in diesem Fall auch nicht nach Ei und Tun, oder? Das ist in diesem Fall auch nicht unbedingt durch die CDU passiert. Ich meine, Lifestyle-Teilzeit war scheinbar schon eine Erfindung der Mittelstandsunion. Aber die Zahnärzte wurden, glaube ich, eher von den Medien oder von anderen politischen Parteien rausgepickt. Und, aber es waren nicht die Medien, die den Vorschlag gemacht haben. Ne? Nein, natürlich muss man jetzt überlegen, was da steht. Und wenn man sich das Papier anguckt, dann sieht man, dass da steht, man müsste bei Leistungen, bei verschiedenen Leistungen mal darüber nachdenken, ob die in dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung enthalten sein sollen. Und dann wurden Zahnbehandlungen als Beispiel angeführt. Und wenn man sich im europäischen... Ich sagte ja, man kann das diskutieren. Wenn man sich in Europa umguckt, dann gibt es tatsächlich viele Länder, zum Beispiel die Schweiz, Schweden, die Niederlande und auch Spanien, wo das nicht im Katalog der gesetzlichen Rentenversicherung enthalten ist, sondern man sich privat zusatzversichern muss. Ich habe jetzt schon mal in Spanien gelebt, 2 Jahre, und da war das so. Ich habe sehr wenig verdient dort. An der Uni verdient man in Spanien nicht gut, unter 2.000 Euro pro Monat. Und wir haben uns dann auch privat zusatzversichert. Es war sehr billig und auch die Zahnbehandlungen waren billig und die Zahnärzte waren eigentlich von angemessener Qualität. Also so aus der Welt ist der Vorschlag nicht. Das gibt es. Ja. Ob man das in Deutschland machen muss, kann man sich fragen. Ob man es so skandalisieren muss, bin ich mir nicht so sicher. Ne? Also es ist schon so ein Symptom der Debatte. Genau. Meinen wir, dass wir in Deutschland sozusagen nicht mal ins europäische Ausland gucken sollten und gucken sollten, wie machen das andere? Es würde wahrscheinlich die Kosten der Behandlung deutlich senken. Ich sage damit nicht, dass wir das unbedingt machen müssen. Aber irgendwelche... Weil Sie Angst haben morgen vor der Schlagzeile? Veronika Grimm, Wirtschaftsweise, fordert Zähne nur noch für Topverdiener. Es ist einer von 25, 30 Vorschlägen, die man wirklich durchdenken muss. alle Regen auf und irgendwas davon muss man machen. Okay. Sonst kommen wir nicht von diesen hohen Ausgaben runter. Mhm. Herr Wiese, wie ging es Ihnen, als Sie das erste Mal diesen Begriff Lifestyle-Teilzeit gehört haben? Ich war da erstmal drüber überrascht, aber es ist jetzt auch, und das muss man fairerweise sagen, nicht etwas, was unser Koalitionspartner jetzt für das Regierungshandeln auf den Tisch gelegt hat, sondern es ist erstmal ein Antrag für den Bundesparteitag der CDU, der jetzt im Februar auf uns zukommt. Trotzdem, ich fand diesen Begriff extremst unglücklich, weil es gibt Menschen, die sich bewusst für Teilzeit entscheiden, die aufgrund einer Pflegesituation zu Hause, aufgrund der Kinderbetreuung, die vielleicht schwierig ist, oder einfach auch, weil sie sich für den Zusammenhalt in der Gesellschaft engagieren, sich bewusst entscheiden, Teilzeit zu arbeiten. Im Schnitt übrigens 22, 23 Stunden. Und von daher fand ich das sehr unglücklich, dass man dadurch nach außen den Eindruck erzeugt hat, naja, alle, die sich bewusst für Teilzeit entscheiden, die machen irgendwie die Füße hoch, die sitzen auf dem Sofa oder tun nichts mehr. Ja. Das war sehr unglücklich und das hat auch bei mir im Wahlkreis viele Bürgerinnen und Bürger auch gestört, dass dieser Eindruck rübergekommen ist. Und wie unglücklich ist es in dem Zusammenhang, dass Sie jetzt wieder besseres Wissen diesen Eindruck weiter verstärken? Weil das hat sie ja genau nicht gesagt. Ja, aber der Eindruck ist entstanden. Aber warum machen Sie das jetzt? Nein, dieser Eindruck ist einfach nach draußen entstanden. Und der ist ja auch weitergegeben worden. Ist doch schon längst abgeräumt. Und jetzt haben wir heute einen schönen Mittwochabend oder Donnerstag und Sie machen das jetzt wieder. Letzte Woche hat es Kollege Lauterbach hier genauso gemacht. Ja, aber ich würde da schon ein bisschen widersprechen. Weil diese Debatte, die ist vielleicht jetzt von den großen Schlagzeilen weg. Aber sie wird vor Ort noch sehr intensiv diskutiert. Auch zum Beispiel die Landfrauen, sehr engagiert an vielen Stellen in der Bundesrepublik, haben sich auch geäußert jetzt gerade noch und haben gesagt, diesen Eindruck, der da vermittelt wird, den fanden wir falsch. Und das muss man jetzt diskutieren. Ich gebe Ihnen aber völlig recht. Fairerweise muss man sagen, die Mittelstandsvereinigung hat es jetzt eingeordnet. Der Antrag ist ja auch korrigiert worden für den Bundesparteitag. Gita Konnemann hat sich jetzt ja auch noch mal geäußert. Ja, am 26. Januar hat sie das Ding abgeräumt. Wir haben gestern noch die Meldungen tatsächlich gehabt, dass jetzt eine neue Version des Antrags gekommen ist. Das war tatsächlich gestern erst, was rausgekommen ist. Und von daher, Sie kennen das doch. Sie sind doch politischer Profi, Vollprofi. Sie wissen doch ganz genau, was sie gesagt hat. Ja, natürlich, aber nochmal, diese Diskussion. Nein, egal. Ja, nochmal, aber diese Diskussion hat ja stattgefunden. Diese Diskussion ist ja jetzt nicht in einem Moment vorbei, sondern es gibt viele, die den Eindruck haben und sich deshalb noch Sorgen machen. Und ja, zusätzlich aber der Eindruck ist doch abgeräumt worden. Ich glaube noch nicht, dass der Eindruck abgeräumt ist, weil das beschäftigt immer noch viele. Zum Beispiel, ich hatte diese Woche eine Bürgersprechstunde, da war es immer noch Thema. Sie haben gerade argumentiert mit Pflegenden, mit Menschen, die alleinerziehend sind, Kita und so weiter. 26.01., schon ein bisschen her, sagt Frau Konnemann zu dem Thema Folgendes. Wir hören mal rein. Niemand will das Recht auf Teilzeitarbeit abschaffen, sondern Teilzeit hat sich bewährt, gerade um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen. Wenn ich jemand in der Pflege habe, wenn ich kleine Kinder habe. Es geht um das Recht auf Teilzeit ohne Grund. Heute kann jeder zu seinem Arbeitgeber sagen, ich will nur noch in Teilzeit tätig werden. Und wir wollen, dass der Arbeitgeber an dieser Stelle jedenfalls mitsprechen kann. Das kann er heute nicht. Deshalb ganz klar, niemand will das Recht auf Teilzeit abschaffen, wenn es einen Grund gibt. Es geht um grundlose Teilzeitarbeit. Also das war am 26. Januar. Sie kennen das natürlich. Aber einen interessanten Punkt hat sie nicht gesagt. Es gibt tatsächlich Menschen, die sich bewusst für Teilzeit entscheiden, die den wirklich kürzer arbeiten wollen, weil sie sich auch in anderen Bereichen nicht nur für die Pflege und Kinder einrichten, sondern auch vielleicht im Verein. Weil das ihr Lebensentwurf vielleicht auch absolut ist. Ja. Und das muss man respektieren. Und nochmal, das ist ja eine andere Debatte. Aber die habe ich gerade mitgesagt. Ich habe gesagt, Pflege. Herr Wiese, Sie kommen aus der Nummer nicht raus. Hat jeder gehört, was Sie gesagt haben? Ist das Teil des politischen Geschäfts, dass man das so macht? Das ist nicht, nochmal, hier ist ein Vorschlag auf den Tisch gelegt worden, wo ich sagen muss, den ich für falsch halte, auch in dem Wording für falsch halte, wie er rübergekommen ist. Weil er bei den Menschen den Eindruck erzeugt hat, diejenigen, die sich dafür entscheiden, auch aus einem Grund entscheiden, die haben den Eindruck, dass ihnen sozusagen vermittelt wird, sie wären faul, sie würden einfach nicht genug leisten. Und dieser Eindruck, den darf man nicht unterschätzen, der hat viele Menschen bei uns im Land tatsächlich auch verärgert. Mhm. Und es hat schon ein bisschen gedauert, bis man diese Einsicht gehabt hat und bis der Antrag jetzt korrigiert worden ist, auch in der politischen Debatte, die manchmal zugespitzt ist. Das räume ich gerne ein. Aber dass jetzt sozusagen on top auch noch die Zahnbehandlung gekommen ist, das ist natürlich dann der Eindruck, der vieles noch mal verstärkt hat. Wir haben auch die Krankheitstage und so weiter. Ja. Mhm. Herr Sturm, ist das sozusagen Politik und ist das der Grund, warum wir dann eigentlich eine, wie ich finde, sehr wichtige, notwendige Debatte, nämlich die Frage darüber, und da sollten wir heute mal versuchen einzutauchen, wie machen wir dieses Land wieder fit für die Zukunft? Und wie machen wir diesen Sozialstaat fit für die Zukunft? Was können wir uns eigentlich noch leisten und was wird, auch wenn wir es uns wünschen, dauerhaft nicht gehen? Ist das der Grund, weil wir alle, ausdrücklich auch Medien inkludiert, sozusagen in dieser Empörungs- und Erregungsspirale mitarbeiten und am Ende diskutierst du immer nur noch Semantik? Und am Ende dreht sich alles um so ein dämliches Wort, aber eigentlich geht es darum gar nicht. Ja, aber das Wort ist natürlich ein Signalwort und ich habe vor einigen Tagen mit einem CDU-Spitzenpolitiker gesprochen und vor ungefähr 10 Tagen und dann habe ich zu ihm gesagt, sagen Sie mal, aber das Wort Lifestyle ist doch 50% des Problems. Und da sagte er, 50%? Nein, das ist 90% oder 95% des Problems. Also da wären Sie auf der Spur von Herrn Wiese. Ja. Daran erkennt man natürlich schon was. Mhm. Und es war ja in der Tat eine ganze Kaskade an Vorschlägen. Und ich glaube, dass diese Geschichte mit Lifestyle und auch mit den Zahnbehandlungen eben auf so einen Resonanzboden gestoßen ist, weil es eben noch diverse andere Vorschläge aus den Reihen der CDU, nicht der CDU, gegeben hat. Mhm. Und ja auch der Bundeskanzler das Jahr eröffnet hatte, faktisch mit dem Hinweis an die Bevölkerung, dass die Deutschen im Schnitt 14,5 Tage im Jahr krank sind und die Frage stellte, muss das eigentlich sein? Da kann man natürlich schon als Arbeitnehmer zu dem Eindruck kommen, dass man hier vielleicht irgendwie als faul verunglimpft wird. Und dann kommt also Lifestyle-Teilzeit, dann kommt die Geschichte, das Arbeitslosengeld sollte vielleicht weniger lang gezahlt werden und, und. Dann sagt, dann sagt Markus Söder, eine Stunde länger arbeiten. Ja. Ist ja wohl kein Problem. Ist aber schon interessant, die CSU. 8-Stunden-Tag verändern, ja. Die CSU ist da deutlich zurückhaltender. Es fällt auf, ne? Auch eine sozialdemokratische Partei, wie ich finde. Und ich glaube, in der Sache... Sieht auch Wiese so, im Kern zumindest. Die verstehen sich ja sehr, sehr gut. These. Das ist eine sehr schöne These. Also ich glaube, CSU und SPD in Wahrheit ganz nahe sind. Das gefällt mir. Das ist in vielerlei. Das ist in der Innenpolitik und in der Sozialpolitik wirklich der Fall. Ich glaube, am Ende erschwert es Reformen, zumal die SPD ja zu keinerlei Reform in der Lage oder willens ist. Es erinnert mich ein bisschen an die Zeit, ich bin schon etwas älter, vor 20 Jahren ungefähr, als Frau Merkel damals, Stichwort Leipziger Parteitag, mit der sogenannten Gesundheitsprämie kam. Die sagte, es soll ein pauschaler Betrag für die Krankenkasse bezahlt werden. Das wurde dann verunglimpft als Kopfpauschale. Wir erinnern uns an die Diskussion und am Ende ist es dazu auch nicht gekommen. Und als Frau Merkel ihr Wahlergebnis 2005 gesehen hat, hat sie dann auch gemerkt, dass man vielleicht nicht so radikale Vorschläge machen sollte. Hier ist jetzt eben das Besondere, dass die Anhänger von Friedrich Merz, und das ist eben genau das Milieu, Wirtschaftsrat und Mittelstandsvereinigung, er war da ja sogar Vizepräsident, dass die eben tief enttäuscht sind von der Reformunfähigkeit der schwarz-roten Koalition. Und das verstehe ich. Mhm. Frau Grimm, Sie sagen... Und dann hören wir jetzt auch auf mit diesem Wort, ja, mit diesem komischen Modewort. Im Wording, auch ein neues, schönes, denglisches Wort, zu polarisierend, aber dennoch die richtige und auch eine wichtige Debatte, was Frau Konnemann da angestoßen hat mit ihrer Lifestyle-Teilzeit. Warum? Ja, ich glaube, das Problem ist, das ist ein kleiner Teil der Debatte. In diesem Papier des CDU-Wirtschaftsrats stehen noch 25 andere kleine Teile der Debatte. Mhm. Und das ist eigentlich das Schmerzhafte. Das ist mit der einen Maßnahme, es gibt nicht die Silver Bullet. Es braucht sehr, sehr viele Maßnahmen, um das Land wieder wettbewerbsfähig zu machen. Die sind schmerzhaft. Es wird viel polarisiert, wenn die vorgeschlagen werden über jede einzelne und so kommt man nicht weiter. Wenn dann irgendwelche Feigenblätter vorgeschlagen werden, dann wird gesagt, das könnten wir machen. Aber das bringt eben nichts, dann beschäftigt man die Politik und die Verwaltung damit, irgendwas zu machen, was eben letztlich nicht voranbringt. Und eigentlich, was schon die Herausforderung ist, dass in einer Zeit, wo es wirklich drängt, wir müssen einfach wieder auf einen Wachstumspfad kommen. Sie haben ja die Haushaltssituation beschrieben. Und es ist ja 2019. Ich konnte das nicht glauben. Das ist so, ja. 2029 also, sind eben diese drei Posten, Sozialausgaben, Verteidigung und Zinskosten, fressen schon die gesamten Einnahmen des Bundes, also der Bundeshaushalts auf. Da reden wir über 500 Milliarden. Der ganze Rest, ungefähr 30%, müssen dann über Schulden finanziert werden, über diese beiden Sondervermögen und Bereichsausnahmen. Und das Drama ist ja eigentlich, die Sozialausgaben werden noch ansteigen, auch durch die Beschlüsse der Bundesregierung zur Rente, noch mal deutlich ansteigen danach. Die Zinskosten werden noch mal deutlich ansteigen, weil wir müssen ja auch unsere bestehenden Schulden überrollen, von den niedrig verzinsten Anleihen zu den dann höher verzinsten Anleihen, weil ja die Zinsen gestiegen sind. Und außerdem steigen die Schulden, deswegen werden die Zinskosten auch noch ansteigen. Wir müssen etwas tun. Und eigentlich müsste die Politik in der Mitte, in der demokratischen Mitte, sich auf Reformen einigen. Also dieses Gegeneinander in der Öffentlichkeit ist total schädlich. Aber noch mal. Weil so kommen wir als Land nicht voran und profitieren versteht auch jeder. AfD. Ich will noch mal auf diese irre Zahl hinaus. Also 2029, das ist ja quasi übermorgen. Ist der gesamte Bundeshaushalt, worüber reden wir, über die 500 Milliarden knapp? Ja, eher schon in Richtung 6. Der ist dann weg für Soziales, für Verteidigung und für Zins. Ja, und dann hat man eben noch die Schuldenspielräume über und die Bereichsausnahme Verteidigung. Und das, was ansteht, zahlen wir dann von Krediten. Ja. Und das ist eben... das ist eben nicht nachhaltig. Und es wird eben noch drängender. Und eigentlich müssten wir auch die Verteidigungsausgaben perspektivisch wieder, also das ist ja eigentlich eine Übergangsmaßnahme gewesen, diese Bereichsausnahme. Verteidigung, Landesverteidigung ist ja eine Kernaufgabe des Staates. Das muss ja eigentlich aus den Steuereinnahmen finanziert werden können. Und da kommen wir eben mit dieser Planung lange nicht an. Und deswegen glaube ich schon, dass man sich was überlegen muss in der demokratischen Mitte, wenn man hier öffentlich diese Vorschläge skandalisiert, diese ganzen Diskussionen öffentlich führt, dann wird es immer enger. Herr Wiese, Sie kennen diese Zahlen ja auch. Was macht diese Zahl mit Ihnen, wenn Sie das so hören? 2029 sind wir faktisch unbeweglich, ne? So lese ich das. Wenn nicht ganz dynamisches Wachstum kommt. Aber dafür müsste man eben auch Reformen anstrengen. Dann müssten wir wachsen. Also, das ist ja immer die Hoffnung, wir wachsen aus dem... Aktuell vielleicht noch eine Zahl, das Produktionspotenzial, das Potenzialwachstum ist aktuell bei 0,3%. Also das ist das Wachstum, das die Volkswirtschaft bei Normalauslastung hinlegt, 0,3%. Und es sinkt noch durch den Renteneintritt der Babyboomer auf 0,1 nach unserer Berechnung im Sachverständigenrat. Andere sind etwas höher, sind vielleicht bei 0,2, 0,3. Das heißt, nachhaltiges Wachstum kommt nur, wenn wir dieses Potenzial erhöhen. Dazu müssen wir Arbeitsvolumen mobilisieren einerseits, aber es wird nicht ausreichen. Mhm. Auf 1,5-2% kommen wir nachhaltig nur, wenn wir tatsächlich dynamisches Wachstum, Investitionen der Privatwirtschaft, technologischen Fortschritt auslösen. Und da fehlen eben auch noch die Maßnahmen. Ne? Da gibt es andere schmerzhafte Themen. Genau, reden wir gleich drüber. Herr Wiese, nochmal diese Zahlen. Sie kennen die ja auch, Sie diskutieren die ja auch. Das heißt, wenn wir uns das so anschauen, dann rasen wir auf etwas zu, man sagen muss, okay, das wird schiefgehen. Macht Ihnen das Angst? Das macht mir keine Angst, weil die mittelfristige Finanzplanung, die wir aktuell in der Aufstellung dabei sind in Berlin in dieser Koalition, nicht diesen Pessimismus letztendlich auch hat. Das ist genau die Finanzplanung des Bundes, die ich hier referiert habe. Das ist genau die mittelfristige Finanzplanung der Bundesregierung für 2029. Haben Sie andere Zahlen? Genau dort ist es so aufgestellt. Frau Grimm, wir haben in der mittelfristigen Finanzplanung eine Aufstellung für den Bundeshaushalt für die nächsten Jahre, der nicht diesen Pessimismus gerade hat, wie Sie in der Situation. Und wir haben gerade, was die Ausgaben... Erklären Sie mal, warum, Herr Wiese, würde mich mal interessieren. Nein, welche Zahlen haben Sie? Nein, weil wir letztendlich im Bereich der Verteidigungspolitik bewusst die Entscheidung getroffen haben, Ausgaben der Verteidigungspolitik von der Schuldenbremse auszunehmen, weil wir für unsere Sicherheit jetzt mehr Geld in die Hand nehmen müssen und dadurch finanzielle Spielräume letztendlich auch bekommen. Ich will nur den einmal entgegenstehen, weil Herr Sturm hat das gerade gesagt und das steht jetzt so im Raum. Die SPD wäre bremst. Die SPD würde sozusagen Reformen verhindern in dieser Koalition. Dieser Eindruck ist komplett falsch. Wir haben als Bundesregierung den Anspruch, Reformen voranzubringen. Ja, das kann er ruhig gerne an dem Punkt. Aber die SPD ist gewillt, in dieser Koalition gemeinsam mit den Kollegen von CDU, CSU, dieses Jahr 26 für die Sozialstaatsreform zu nutzen. Wir werden im Frühjahr die Ergebnisse kriegen für die Sozialversicherungssysteme, wo wir eine große Finanzlücke haben im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung. Da brauchen wir Strukturreformen, die gehen wir an. Und wir haben auch das klare Versprechen gegeben in dieser Koalition, ergebnisoffen Mitte des Jahres in die Beratung für die Rentenreformen reinzugehen. Nochmal, das wollen wir dieses Jahr anpacken. Heißt, wird wehtun. Das ist das, was Sie sagen. Kann auch wehtun, weil wir haben offen gesagt, das sage ich auch. Kann wehtun oder wird wehtun? Wir haben gesagt, wir gehen ergebnisoffen da rein. Das heißt für meine Partei auch, wir warten diese Ergebnisse ab. Und ich bin niemand, der jetzt sich da Denkverbote oder rote Linien vorgibt. Weil ich bin der festen Überzeugung, diese Koalition muss 26 zeigen, dass aus der demokratischen Mitte heraus dieses Land regiert werden kann. Sonst kommen wir in ein schwieriges Fahrwasser. Finde ich gut und ich respektiere Sie wirklich sehr. Aber mit diesen Floskeln, mit den roten Linien und den Denkverboten kommen wir jetzt echt nicht weiter. Nee, Sie wissen doch ganz genau, dass da nicht rauskommen wird, dass Sie in Zukunft mehr Geld für die Rente zur Verfügung haben. Das wissen wir doch jetzt hier alle. Das Zeug müssen wir uns ja nicht erzählen. Naja, wir haben bei der Rente... Sie werden etwas tun müssen und das wird wehtun. Richtig, wir werden etwas tun müssen. Und es gibt drei Stellschrauben, an denen ich bei der Rente drehen kann. Der Rente ist das einfacher als bei dem Sozialversicherungssystem. Da ist es komplizierter. Bei der Rente kann ich das Renteneintrittsalter verlängern. Ich kann die Einzahlerbasis verbreitern. Das ist Richtung österreichisches Modell, dass man berufsständische Versorgungswerke sich anschaut. Beim Beamten bin ich etwas zurückhaltend, weil dafür brauche ich eine Zweidrittelmehrheit im Grundgesetz. Oder ich setze stärker auf die zweite und dritte Säule. Ist ja auch gerade in der Diskussion. Der Bundeskanzler hat das ja noch mal eingebracht, geht eher in die Richtung Niederlande, verpflichtende betriebliche Altersvorsorge. Das sind die Stellschrauben, die ich drehen kann. Und nochmal, wir haben uns vereinbart, bis Mitte des Jahres die Kommissionsergebnisse vorliegen zu haben und dann im zweiten Halbjahr in die Umsetzung zu gehen. Das ist nochmal die Frage, warum gehen Sie nicht ein auf das Argument von Frau Grimm, die nachgewiesenermaßen von Wirtschaft was versteht? Wenn Sie sagt, das ist die Situation, warum sagen Sie dann, ich habe andere Zahlen oder bessere Zahlen? Oder ich beschreibe das nicht so pessimistisch. Die Zahlen sind die Zahlen aus der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes. Also das ist genau das, was das Finanzministerium vorgelegt hat. Nochmal, Herr Wiese, woher nehmen Sie Ihren Optimismus? Weil ich glaube, dass die Maßnahmen, die die Bundesregierung bisher auf den Weg gebracht hat und auch die Investitionen, die wir möglich gemacht haben, jetzt auch mit dazu beitragen kommen, dass wir in anderes Fahrwasser hineinkommen. Nochmal, Sie haben es richtig angesprochen. Okay. Wir kommen aus dieser Stagnationsphase. Wir gehen jetzt in ein vorsichtig optimistisches Szenario rein. Wir sehen im Bereich der Baukonjunktur eine langsame positive Entwicklung. Ja, es ist wahr. Also von daher sind Anzeichen erkennbar, dass auch Maßnahmen jetzt Wirkung entfalten. Das ist kein Grund zum Ausruhen. Nicht, dass ich hier falsch verstanden wäre. Wir müssen mehr machen. Nein, es ist nur verblüffend. Das will ich deutlich sagen. Also nochmal, es sind nicht ähnliche, nicht gleiche, sind dieselben Zahlen, über die wir hier reden. Und die Ökonomin sagt irgendwie, das geht schief und Sie sagen, läuft. Es gibt ja durchaus auch manche andere Ökonomen, die es durchaus auch anders einschätzen. Ich weiß, vieles ist auch ein bisschen Glaubensfrage. Herr Sturm, Sie reden häufig auch über die Wirtschaft und mit der Wirtschaft offensichtlich auch. Was sagen Ihnen die Leute? Also, die SPD war doch mal eine Partei von Reformen, von Fortschritt, von Modernität. Fortschritt nur mit uns war mal eine schöne Parole der SPD, an die ich mich noch erinnere. Der Begriff Fortschritt wird mit der SPD überhaupt nicht mehr assoziiert. Die SPD ist im Grunde zu einer konservativen Partei geworden, zu einer sozialkonservativen Partei, die im Grunde den Status quo bewahren will. Haltelinie, das war der Kampf, den die SPD geführt hat. Ich sage gar nicht, dass es gar keine Gründe gibt, das zu tun. Aber das war das, was sie bei der Rentenpolitik gemacht hat. Und damit hat sie sich da ja auch weitgehend durchgesetzt. Aber ich habe keine Idee von der SPD gehört, wie dieser Sozialstaat richtig reformiert werden kann. Auch von dem, was gerade Herr Wiese gesagt hat. Diese eben erwähnte Sozialstaatskommission hatte ja nur den Auftrag zu gucken, wie Behörden besser miteinander harmonisiert werden können, wie der Sozialstaat besser digitalisiert wird. Das ist alles gut und richtig, aber in der Sozialdemokratie müsste doch eigentlich der Grundgedanke herrschen. Dieser Sozialstaat, den wir maßgeblich mitgeprägt haben mit der Union, den zu bewahren ist ein hohes Gut und um ihn zu bewahren, müssen wir ihn verändern und auch an der einen oder anderen Stelle verschlanken. Und dazu höre ich nichts. Herr Wiese sagt, die SPD sei nach wie vor reformerisch unterwegs. Die letzten Sozialreformen, die die SPD gemacht hat, waren Schröder, Agenda 2010 und die Rente mit 67 von Franz Müntefering, der wie Herr Wiese aus dem Sauerland kommt. Aber das ist eben auch schon wieder 20 Jahre her. Seither hat die SPD eigentlich keine Reform mehr durchgesetzt. Sie hat ja von den letzten 27 Jahren hat die SPD ja in 23 Jahren regiert. Aber ist das nur ein Problem der SPD, Frau Winter, oder ist es auch eins der Union? Weil noch mehr regiert hat die Union in diesen ganzen Jahren, die Herr Sturm gerade zitiert hat. Ich würde Herrn Wiese gern einladen, mit mir aufzuwachen, weil mich beunruhigen die Zahlen, die Frau Grimm dargestellt hat, wirklich sehr. Weil wir müssen uns doch fragen, wer bezahlt all die Zinsen zurück? Wer bezahlt überhaupt die Zeche? Und wie können wir uns das alles leisten, ohne die Schuldenbremse im Zweifelsfall noch weiter aufzuweichen, was zu noch mehr Zinsen führen würde? Und deswegen würde ich mir so wünschen, dass wir... War das falsch von Ihrem Kanzler? Dass wir die Schuldenbremse an der Stelle jetzt so aufgeweicht haben, dass Sie 1 Billion Schulden gemacht haben? Also, Herr Lanz, ich glaube, was wir jetzt brauchen, ist einen doppelten Kennedy-Moment. Dass wir zuerst sagen, wir müssen wieder eine... Ich habe nur nach Friedrich Merz gefragt. Kennedy war nicht im Spiel. Aber die brauchen wir ja. Die brauchen wir ja. Wir brauchen ja eine neue Geschichte, woran auch die junge Generation glauben kann. Und wir müssen wieder einen Impuls liefern für die Wirtschaft. Aber Sie erinnern sich an die Frage, ob es die Frage war, war das ein Fehler? Nein, ich glaube, dass es absolut richtig gewesen ist, weil wir das Geld jetzt brauchten, um die Wirtschaft überhaupt wieder anzukurbeln. Sie wissen, wie leidenschaftlich er gegen neue Schulden argumentiert hat vor der Wahl? Das weiß ich und ich weiß auch, ich bin ja selber aus vollem Herzen Christdemokratin. Glauben Sie mir, auch Sie waren gegen neue Schulden. Auch mir hat das wehgetan und trotzdem ist es richtig, es zu tun, weil es zum Schluss der Impuls ist, den wir brauchen für unsere Wirtschaft und gerade auch für die Verteidigung. Ich meine, was hätten wir denn anderes machen sollen? Wir haben kurz davor die Worte von J.D. Vance gehört bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Es war die richtige Entscheidung, jetzt zu sagen, wir tun alles, damit wir uns verteidigen können, damit wir uns nicht verteidigen müssen. Das ist richtig. Und trotzdem zwingen uns doch jetzt diese Schulden dazu, eine neue Zukunftserzählung zu machen, an die man glauben kann, damit wir wieder eine neue Kraft auch haben in dieser Republik. Und deswegen ärgern mich manchmal diese Debatten auch so. Ich kann verstehen, dass man sich auf diese bestimmten Teildebatten dann stürzt. Und es ist auch wirklich nicht das Klügste gewesen, jetzt darüber zu sprechen, ob diese Zahnarztleistungen zum Beispiel noch vom GKV-Katalog umfasst sein sollten. Aber zum Schluss brauchen wir doch jetzt die großen Reformen. Und darüber müssten wir doch mal sprechen. Und deswegen glaube ich auch, dass wir tatsächlich eine neue Mondlandeerzählung brauchen, eine neue Erzählung, woran meine Generation glauben kann, wo wir einen neuen Ruck haben. Kennedy, Mondlandung, Herr Wiese, macht das Ding-Dong bei Ihnen? Das ist das, was wir brauchen. Also erstmal kann ich Frau Winter sagen, dass ich absolut aufgewacht bin. Und ich will eins vielleicht ergänzen. In diesem Papier des Wirtschaftsrates stehen auch ein paar gute Sachen drin, fernab der Debatte, wo wir auch als Koalition sehr schnell zusammenfinden können. Dass der Wirtschaftsrat, und Frau Grimm gehört ihm ja auch als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates an dem CDU-Wirtschaftsrat, dass da drin steht, wir wollen eine Einkommensteuerreform für kleine und mittlere Einkommen und ein späteres Greifen des Spitzensteuersatzes, um die arbeitende Mitte bei uns im Land, die Facharbeiterschaft, zu entlasten. Bin ich sofort für, haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart, müssen wir nur Prioritäten dieses Jahr setzen. Nicht alles werden wir finanzieren können. Es gibt jetzt die Wünsche, die Körperschaftsteuerreform auf 26 fortzuziehen. Da bin ich etwas skeptisch. Ich glaube, diese Steuerreform für kleine und mittlere Einkommen, die ich richtig finde im Papier des Wirtschaftsrates, können wir gerne dieses Jahr sofort angehen mit einem späteren Eingreifen des Spitzensteuersatzes. Das wäre eine Entlastung für die Facharbeiterschaft im Land. Lass uns gleich konkret da reingehen. Noch einmal der Sozialstaat insgesamt. Andreas Dressel ist Ihnen ein Begriff. Ja. Ein guter Mann. Es ist kein Hasardeur politisch, der mal einen raushaut und krawallig ist. Hamburger Finanzsenator, der demnächst, obwohl Hamburg sozusagen Überschuss erwirtschaftet und in den Länderfinanzausgleich einzahlt und eines der wenigen Geberländer ist, der kündigt jetzt für den nächsten Haushalt Gebührenerhöhungen an, einen sehr schmerzhaften Sparkurs und unter anderem auch höhere Hundesteuern. Warum macht er das? Weil er sagt, weil die Rahmenbedingungen aus Berlin so katastrophal schlecht sind. Geht um 3 Bereiche. Stark wachsende Sozialausgaben, Flüchtlingskosten und so weiter, aus denen sich der Bund zurückzieht, und Steuergesetzgebung. Und dann nimmt er das Beispiel Sozialstaat und sagt, es ist völlig klar, dass das nicht funktionieren kann. Ich zitiere mal, wir haben Sozialleistungen mit jährlichen Zuwachsraten von teilweise über 10%. Ja. Wir bauen das immer weiter auf. Bei einem Haushalt, der insgesamt vielleicht 2,5% wächst, wenn es gut läuft. Das kann nicht funktionieren. Das sagt Ihr eigener Mann. Ja, und wie kommt er zu dieser Einschätzung? Er kommt dazu zu der Einschätzung, weil wir an vielen Stellen momentan diesen Sozialstaat auch ausgeweitet haben, auch durch bewusste politische Entscheidungen. Ich gebe ein Beispiel, das Bundesteilhabegesetz, eine Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, dass Menschen, die Teilhabe haben, dass sie nicht mehr sozusagen gebündelt Leistung kriegen, sondern Ansprüche haben, an der Gesellschaft auch teilzunehmen. Das kostet, das ist ein Punkt. Aber auf der anderen Seite ist der Sozialstaat, wenn ich das sagen darf, und das ist meine Einschätzung, aber auch von Andreas Dressel und anderen, viel zu kompliziert, komplex und bürokratisch geworden. Diejenigen, die wirklich Hilfe in Anspruch nehmen müssen, die in schwierigen Lebenssituationen sind, die Unterstützung brauchen, die wissen manchmal gar nicht, wo muss ich hin. Wir haben Vermögensprüfungen, die für jede Leistung immer wieder neu angestellt werden. Das heißt, diese Sozialstaatsreform, die jetzt Ergebnisse vorgelegt hat, ich bin da anderer Auffassung als Herr Sturm, die kann diesen Sozialstaat effizienter machen, verständlicher machen und wieder unbürokratischer machen. Das müssen wir sehen. Wenn wir über 500 verschiedene Leistungen sprechen, Und Sie machen es jetzt einfacher, diese Leistungen zu beantragen. Erklären Sie mal, an welchem Punkt es dann billiger wird. Wir wollen Leistungen letztendlich auch möglich machen, auch einfacher zu beantragen. Aber der entscheidende Punkt ist ja der. Ich nehme mal ein Beispiel Verwaltungskosten. Wo wird es dann billiger? Ja, nehmen wir mal die Beispiel der Verwaltungskosten. Wenn Sie jetzt Hilfe beanspruchen, und das ist dieses Beispiel einer alleinerziehenden Mutter, die faktisch in Köln, das ist getestet worden, 17 unterschiedliche Leistungen beantragen könnte und gleichzeitig 17 unterschiedlich und jedes Mal die Vermögensprüfung neu machen musste. Das heißt, sie musste jedes Mal diesen Antragswust wieder ausfüllen. Wir haben so viele Möglichkeiten, Dinge einfach zu vereinfachen, zu verständlicher machen. Wir müssen auch drüber reden, im Rahmen der Umsetzung jetzt, und Vorschläge sind wir auch gemacht worden, Leistungen auch zusammenzuführen. Da sind Effizienzgewinne zu machen. Noch mal ganz kurz, bleiben wir einmal bei der Mutter. 17 ja. Einzelne Leistungen. So, das heißt mit anderen Worten, das führt dann dazu, weil es so kompliziert ist, die Leute geben dann irgendwann auf wahrscheinlich und sagen, ey, komm, ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr. Nein, das Entscheidende ist tatsächlich... Wenn Sie 17 Leistungen jetzt einfacher zugänglich machen... Und ich gönne ihr das von Herzen, aber dann wird es teurer. Nein, manchmal ist das so, dass man durch auch bestimmte Zuverdienstmöglichkeiten einfach in andere Segmente einrutscht. Das ist jetzt nicht so, dass man alles parallel letztendlich auch hat. Das ist einfach eine Sache, die deutlich macht, wie kompliziert der Sozialstaat einfach geworden ist. Und bei dieser Mutter ist doch das entscheidende Problem. Die braucht in einer bestimmten Lebenssituation Unterstützung. Die wollen wir ihr auch gewähren, damit sie auf eigenen Füßen stehen kann. Ist alles richtig. Völlig richtig, weil sie soll aus dem System wieder rauskommen, zum Arbeitsmarkt zurück. Das ist ja das Entscheidende. Alles richtig. Wissen Sie, wer das auch sagt? Dass das im Zweifel teurer wird? Sie werden es mir sagen. Kein böser Neoliberaler, ein gewisser Karl Lauterbach, war letzte Woche hier und sagte exakt das. Er sagte, damit sparen wir genau nichts. Ist das... Kommt drauf an. Also sparen wir signifikant, meine ich. Es kommt auf die Ausgestaltung an. Genau. Und dazu sagt das Ergebnis der Kommission erstmal noch nicht so viel. Also das Zusammenlegen ist sicherlich ein massiver Effizienzgewinn. Das ist gut. Das hat die Wissenschaft auch in verschiedenen Gutachten schon empfohlen. Und jetzt kommt es darauf an, wie man es ausgestaltet. Man hat ja zum Beispiel auch bei der Grundsicherung vorgeschlagen, die Transferentzugsraten zu ändern, sodass die höher sind für sehr, sehr niedrige Zuverdienste und niedriger werden für sehr hohe Zuverdienste. Jetzt hat das den Nachteil, dass die Leute dann länger sozusagen in der Grundsicherung sind, weil man natürlich dann sozusagen auch für höhere Einkommen, die man hinzuverdient, noch in der Grundsicherung ist. Jetzt könnte man es aber auch so ausgestalten, dass der Arbeitsanreiz deutlich stärker verstärkt wird und dann würden mehr Leute sozusagen in den ersten Arbeitsmarkt schneller kommen, dann würde das System entlastet. Aber das hängt dann sehr stark davon ab, wie man das ausgestaltet. Und ich glaube, ein Punkt, der, glaube ich, schon sehr wichtig ist. Wir haben in vielen anderen sozialen Sicherungssystemen in der Vergangenheit Reformen angestrengt, um die Leute davor zu bewahren, in die Grundsicherung zu fallen. Jetzt ist das aber besonders problematisch, weil dadurch generiere ich sehr, sehr viele Mitnahmeeffekte. Wenn ich in der Rente zum Beispiel anfange, umzuverteilen, dann ist das eine Individualprüfung. Und dann kann es sein, dass ich jemanden, der Teilzeit berufstätig, aber gut verheiratet ist, begünstige. Völlig unintendiert eigentlich. In der Grundsicherung kann das nicht passieren, weil da die Bedürftigkeitsprüfung wirklich auf die familiäre Situation abstellt. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man vielleicht auch mal drüber nachdenken sollte, ob man diese Stigmatisierung der Grundsicherung, die man sehr stark vorangetrieben hat in den letzten Jahren, ob man das nicht mal versuchen sollte, zurückzunehmen. Weil im Prinzip können wir uns das nicht leisten. Wir machen unser soziales Sicherungssystem dadurch sehr, sehr voluminös, dass wir viele Mitnahmeeffekte haben, die wir eigentlich nicht finanzieren können. Herr Wiese ist offenbar im guten Austausch mit Andreas Dressel, dem Hamburger Finanzsenator. Sie kennen dieses Interview offensichtlich auch. Er macht da ein Beispiel und sagt, vieles ist einfach an Leistungen in dem Umfang nicht mehr finanzierbar und auch nicht administrierbar. Zum Beispiel die Hilfe zur Erziehung. Er sagt, wir haben teilweise inzwischen Einzelfallhilfen, Kosten pro Kind sechsstellig. Manchmal mehrere Betreuer für eine einzige Person. Sagt, das hat da eine Entwicklung genommen, das ist absolut nicht mehr verkraftbar. Das heißt, wenn wir das zurückdrehen, dann wird das schmerzhaft. Das ist ja gut gemeint, aber offensichtlich nicht mehr bezahlbar. Wie gehen wir damit um? Das sind die steigenden Kosten im SGB VIII, in der Kinder- und Jugendhilfe. Und die Fälle sind mehr geworden, auch sicher durch die Corona-Zeit bedingt. Unterschiedliche Schwierigkeiten. Sechsstellig pro Kind. Ja, es gibt mehrere Fälle aus Kommunen, wo das die Haushalte extremst belastet. Das muss man einräumen. Trotzdem, das wird kurzfristig nicht zu Einsparungen führen. Weil ich habe die jungen Menschen, ich muss mich sie kümmern. Ich kann sie nicht ihrem Schicksal überlassen, aus meiner Sicht. Ich muss mir eher die Frage stellen, was muss ich präventiv machen, um die Zahlen runterzukriegen in der Kinder- und Jugendhilfe? Warum sind junge Menschen heute in diesen psychischen Belastungssituationen? Warum haben wir immer mehr von diesen Fällen? Das ist nicht einfach zu beantworten, tatsächlich. Aber da muss mehr in Prävention rein investiert werden, mehr aufsuchende Hilfeangebote, damit wir erst nicht in diese Situation kommen, ich sage es jetzt mal sehr hart, wo sie eine 24-7-Betreuung bereitstellen müssen für junge Menschen in extremst schwierigen Lagen. Das ist genau der Punkt. Frau Winter. Also ich kenne diese Zahlen auch aus Bremen. Wir haben genau diese Schwierigkeiten natürlich auch bei uns im Bundesland. Und es belastet natürlich die Haushalte enorm. Und da müssen wir uns doch fragen, welche Möglichkeiten haben wir, um A, früher reinzugehen, aber womöglich auch Leistungen weniger kompliziert zu machen. Ich finde, wenn jemand einen Anspruch hat auf eine Leistung, dann soll er es ja bekommen. Und ich bin trotzdem bei Ihnen, wenn Sie sagen, das wird dadurch vermutlich teurer. Ja, so ehrlich müssen wir uns das machen. Ich finde es trotzdem unzumutbar, wenn man 17 Mal durch bestimmte Prüfungen immer wieder durchlaufen muss. Und ich denke, wenn ich jetzt mich heute an meinen Laptop setze, dann kann ich mit künstlicher Intelligenz so viel schneller regeln. Wieso bekommen wir das in der Verwaltung nicht schon viel besser hin? Und gleichzeitig müssen wir uns natürlich auch fragen, wenn wir so knappe Kassen haben, wo können wir vielleicht besser werden? In Bremen ist es so, dass unbegleitete minderjährige Ausländer, die dann 18 werden, zum Teil noch sehr, sehr lange in den Einrichtungen auch bleiben, weil wir einfach keine Wohnungen für sie finden und das auch wieder sehr viel Geld kostet. Und da müssen wir uns natürlich fragen, wie effizient ist Verwaltung eigentlich und wie können wir sie effizienter ausgestalten? Das sind wichtige Fragen und ich glaube, da müssen wir auch noch mal ins neue Zeitalter kommen, denn die Möglichkeiten gibt es ja. Zitat Friedrich Merz: Insgesamt ist die Arbeitsleistung unserer Volkswirtschaft nicht mehr hoch genug. Um es noch deutlicher zu sagen, mit Work-Life-Balance, mit 4-Tage-Wochen lässt sich der Wohlstand unseres Landes in Zukunft nicht erhalten. Deswegen müssen wir mehr arbeiten. Ich würde noch mal, Frau Grimm, gerne den Vorschlag von Frau Konnemann, die berühmte Lifestyle-Teilzeit. Ne? Was ist volkswirtschaftlich eigentlich das Thema? Also ich bin völlig bei Herrn Wiese, wenn er sagt, wo kommen wir jetzt eigentlich hin, wenn wir anfangen, sozusagen in die Lebensentwürfe von Menschen einzugreifen. Wenn jemand für sich entscheidet und sagt, ich möchte gerne weniger arbeiten, dann ist das doch sein Thema. Ja. Sein Lebensentwurf. Und dann musst du halt im Zweifel mit den Konsequenzen leben, die das nach sich zieht. Was ist volkswirtschaftlich das Thema, wenn eine Gesetzgebung so ist, dass man sagt, okay, du kannst nicht nur Teilzeit machen, sondern du hast deinem Arbeitgeber gegenüber den Anspruch auf einen Teilzeitarbeitsplatz. Das ist ja das, worum es geht. Ist dieser Anspruch das Problem? Welches Problem zieht der nach sich? Genau, also dort ging es sicherlich um diesen Anspruch, dass ich mit dem Arbeitgeber das gegenüber durchsetzen kann. Und da kann man wirklich die Frage stellen, sollte man das nicht, sollte man dafür, wenn man Vollzeit eingestellt wurde, nicht eine Begründung liefern müssen? Die dann natürlich irgendwie auch akzeptiert werden muss, wenn es um Betreuung geht, wenn es um die Betreuung Pflegebedürftiger geht. Das ist natürlich alles nicht das Thema, hat sie ja abgeräumt. Es ist auch ein bisschen eine Scheindiskussion, weil im Prinzip haben wir ja gerade einen Fachkräftemangel. Und im Prinzip kann auch jeder Arbeitnehmer, der das will, das durchsetzen, dass er Teilzeit berufstätig ist, weil ansonsten würde ihn vielleicht Teilzeit jemand anderes mit Kusshand nehmen. Ich glaube, das übergeordnete Thema, wenn wir uns das noch mal klar machen, da ist diese Schätzung des Produktionspotenzials, also dieses Wachstums, das wir bei Normalauslastung hinlegen, ganz praktisch. Mhm. Weil man sieht, dass dadurch, dass die Renten, dass die Babyboomer in die Rente eintreten, sieht man, dass das Arbeitsvolumen sehr stark runtergeht. Und wenn man jetzt verschiedene Maßnahmen mal dagegen hält, sozusagen gegen diesen negativen Beitrag, ne, es wird gedrückt, das Wachstumspotenzial wird gedrückt, dadurch, dass die Babyboomer in Rente gehen, Arbeitsvolumen sinkt. Jetzt kann man mal gucken, wenn wir Fachkräftezuwanderung in einem realistischen Maß attrahieren können aus dem Ausland, kann man den Effekt ausgleichen. Und dann sieht man, nee, nicht annähernd. Also die realistische Fachkräftezuwanderung könnte so ein Drittel davon vielleicht kompensieren. Und dann kann man bei diesem Teilzeitvorschlag überlegen oder bei besserer Kinderbetreuung, sodass mehr Frauen berufstätig werden oder bei einer Anpassung des Ehegattensplittings, sodass der Arbeitsanreiz steigt. Oder. Es gibt dann viele Maßnahmen und man wird viele brauchen, um diesen negativen Effekt, wenn man das will, zu konterkarieren. Und dann ist man aber noch nicht auf einem Wachstum von 1%, dann ist man bei 0,6, 0,7. Der entscheidende Hebel, den man auch noch bewegen muss, ist eigentlich Regulierung. Sie haben das schon angesprochen, warum digitalisieren wir den Staat nicht so, wie das andere vielleicht machen? Weil wir einfach sehr, sehr restriktive Regeln haben. Warum haben Start-ups zwar hier Ideen, es gibt Innovationen, aber sie skalieren andernorts, weil man viele Geschäftsmodelle hier nicht vorantreiben kann. Viele Hemmnisse da sind, sowohl im Arbeitsrecht als auch bei der Nutzung von Technologien, beim Einsatz von künstlicher Intelligenz. Es gibt einfach einen Regeldickicht, das verhindert, dass sozusagen die Wirtschaft wirklich so eine Dynamik entfalten kann und der Staat eben auch effizienter werden kann und im Gesundheitssektor zum Beispiel viel automatisiert werden kann und KI eingesetzt werden kann. Ich glaube, da liegt auch noch ein ganz großer Hebel und da wäre ich auch viel optimistischer, dass man sich politisch vielleicht einigen kann, Dinge zu tun. Man müsste auch über den einen oder anderen Schatten springen. Aber mir scheint das realistischer als bei diesen sozialpolitischen Themen, wo man sich dauernd wieder wahnsinnig verhakt. Ich würde trotzdem mal gerne über der, was er da anspricht. Und da hat Herr Wiese ja vorhin, finde ich, zu Recht darauf hingewiesen. Der Eindruck entsteht, da ist ein Kanzler, der der Meinung ist, die Deutschen arbeiten nicht mehr genug, sind nicht mehr so richtig fleißig. Haben wir ein Thema mit der Arbeitsmoral in diesem Land? Frau Winter, wie würden Sie das sehen, bevor gleich Daniel Sturm dran ist? Ich finde, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die unglaublich leistungsbereit sind. Da muss man sich fragen, was heißt Leistung? Für mich heißt Leistung, wenn man sich morgens um 4 Uhr den Wecker stellt, aufsteht, zur Arbeit geht, danach die Kinder betreut. Aber auch, wenn man sagt, ich setze mich vormittags vielleicht an die Kasse, gehe danach zum Integrationskurs, lerne Deutsch. Jeder, der aufsteht, der sagt, ich mache etwas für dieses Land, der leistet ja zum Schluss auch was. Aber da müssen wir uns ja mal fragen. Die meint er ja nicht. Er hat ja, was anderes im Kopf, wenn er das sagt. Ja, weil das ist ja das, was Frau Grimm gerade sagt. Ich fand diese Zahl auch sehr beeindruckend, als sie meinte, naja, 0,3% des Wirtschaftswachstums kommt einfach dadurch, dass zwei Feiertage dieses Jahr am Wochenende sind. Da müssen wir uns doch mal fragen, wo würden wir hinkommen, wenn wir alle eine gemeinsame Leistung... Das glaube ich nicht, dass das ein guter Vorschlag wäre. Spaß. Aber wenn wir eine höhere Leistungsanstrengung hätten. Ich glaube aber, dass wir nicht ignorieren sollten, dass es schon ganz viele Menschen gibt, die etwas tun. Aber gleichzeitig nehme ich auch immer wieder wahr, dass es Menschen gibt, die sich momentan fragen, wofür mache ich das? Deswegen hatte ich vorhin den Punkt der Zukunftserzählung gemacht. Aber weil diese junge Generation vorne weiß nicht mehr, warum wir sind immer machen sofort soll. Bei der Erklärung, warum das so ist. Darüber können wir auch gleich noch sprechen. Aber ist im Befund, ist es so, wenn Sie mit Ihren Freunden, Freundinnen diskutieren, ist irgendwas mit der Arbeitsmoral in diesem Land, hat sich da was verschoben? Ich nehme wahr, dass es auch viele Menschen gibt, die sich fragen, wieso soll ich noch in dem Umfang arbeiten, wenn ich nicht mehr weiß, ich kann mir danach vielleicht ein Eigenheim leisten? Und auch das Thema Rente ist für meine Generation ein riesig großes, weil viele in meiner Generation nicht mehr davon ausgehen, dass tatsächlich die gesetzliche Rente auch noch für uns ausreichen wird. Und das ist ein Gefühl, was ich schon auch in meiner Generation, auch bei meinen Freundinnen und Freunden einfach wahrnehme, weil darf man das sich fragt, wofür macht man das? Sie, ausnahmsweise sind knapp 30, ne? 29. Ja, so. Genau. Okay, und so diskutieren Sie das? Ja, selbstverständlich, weil man sich einfach fragt, wie machst du's? Und ganz ehrlich, wir sind nicht alle bei Trade Republic, weil das jetzt die coolste App überhaupt ist, sondern weil wir einfach denken, na ja, wenn man nicht mehr in ein ETF einzahlt, wie will man dann eigentlich noch für die Rente vorsorgen? Sich irgendwie eine Wohnung oder ein Haus zu leisten, womöglich auch noch mit Garten, ist super schwierig, wenn man nicht zu den Topverdienern gehört. Und selbst dann wird's in Großstädten schwierig. Und das löst natürlich einfach auch eine gewisse Frustration aus, wenn man sich fragt, wo komme ich eigentlich noch hin? Und dann resultiert daraus sozusagen weniger Leistungsbereitschaft, ja? Na, wir haben einfach auch eine große Unsicherheit. Wir wissen nicht, wo es hingeht. Wir erleben Kriege, wir erleben die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Wir erleben einen riesig großen Umschwung. Ich meine, Yuval Noah Harari hat es gesagt, das, was wir gerade haben in der Digitalisierung, ist vergleichbar mit der Industrialisierung und auch mit der landwirtschaftlichen Revolution. Das ist einfach gerade eine riesige Situation der Unsicherheit für meine Generation, die aber auch dazu führt, dass man sich natürlich erstmal fragt, wie kann ich für mich sorgen, anstatt Grund, zu sagen, ist das ich nicht leiste Grund? Jetzt ja, aber da tun sich ja auch Chancen auf, da tun sich doch auch Möglichkeiten auf. Ist das nicht der Grund, dann eher mal in die Hände zu spucken und eher reinzuhauen? Genau, die Klage über die Rente, die es nicht geben wird. Daniel Friedrich Sturm und ich sind, glaube ich, ähnlich alt. Sie sind Jahrgang? 73. 73, okay. Ich bin noch mal ein Hauch älter. Die alte Sackwerdung schreitet voran. Ein Hauch. Egal. Aber ich will nur sagen, wir sind doch groß geworden mit genau dieser Idee im Kopf. Für uns wird es keine Rente mehr geben. Aber Herr Lanz, lassen Sie mich noch mal einen Punkt machen. Ja, genau gerne. Das müssen wir jetzt ja schaffen, auch als Politik, dass wir diese Zukunftserzählung machen. Dass wir sagen, wir haben großartige Chancen. Ich will nur sagen, diese Zukunftserzählung gab es für uns schon nicht mehr. Deswegen nochmal, woher kommt dieser Kulturpessimismus? Woher kommt dieses, dann lassen wir es halt. Aber rechnen Sie sich das doch mal aus. Also wie wollen Sie meiner Generation jetzt ausrechnen, dass wir mit dem momentanen Rentensystem, was wir jetzt gerade haben, tatsächlich noch eine Rente bekommen sollen? Wir brauchen diese großen Reformen. Fragen Sie den Mann, der hier sitzt. Wir brauchen die großen Reformen, die wir jetzt angesprochen haben. Weshalb ja übrigens auch all diese Fragen jetzt von der CDU debattiert werden. Und es ist ja auch richtig, dass wir debattieren. Wirklich, ich will jetzt nicht wie so ein sehr alter Herr klingen, aber das gab es damals auch. Ich glaube, ein wesentlicher Unterschied ist, ein wesentlicher Unterschied ist schon, dass also ich bin zwischen Ihnen und es war damals einfach deutlich mehr Konkurrenz, gerade in der Babyboomer-Generation. Da musste man sich eben durchsetzen. Also da war nicht für jeden ganz mit hoher Wahrscheinlichkeit Arbeitsplatz da. Weil das Versprechen, du wirst aufsteigen, du wirst deine eigene Wohnung, dein eigenes Häuschen haben, du wirst die Rente haben, das gab es damals auch nicht. Und man musste sich ganz schön durchkämpfen und dieser Geist war natürlich auch noch danach da, dass man schauen musste, wo man bleibt, dass man versucht hat, sich durchzuboxen und versucht. Und das ist natürlich jetzt, hat sich jetzt umgedreht. Es gibt auch, glaube ich, schon... schützt der Staat die Leute deutlich mehr als damals davor, ausgebeutet zu werden, was eine sehr, sehr positive Seite hat, richtig, dass man Diskriminierung verhindert, was aber eben auch dazu führt, dass man sich am Ende nicht mehr so durchkämpfen muss und durcharbeiten muss, wie das früher einmal war. Also dieser Wettbewerb, der einfach durch diese großen Geburtenkohorten existierte, zusammen mit deutlich weniger Eingriffen sozusagen, hat schon noch eine andere Stimmung gemacht. Und dass die Gesellschaft gerade sucht, würde ich schon auch sagen. Also es ist sicherlich aus der Diskussion so ein bisschen das verschwunden, dass man so ein gemeinsames Wertegerüst im Land hat, so ein gemeinsames Verständnis. Wir schaffen alle, wir sind alle stolz darauf, dass wir einen Job haben und definieren uns auch darüber. Es geht, wenn man Arbeit anreizen will, weil man Leute dazu bekommen will, zu arbeiten, geht es sehr, sehr häufig um die monetären Anreize. Es muss sich lohnen. Aber nur durch marktwirtschaftliche Anreize, ohne so ein Wertegerüst, dass das Land auch zusammenhält, ist es eben auch schwierig. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine Situation, in die wir auch uns reinbewegen. Jetzt Daniel Friedrich Sturm mit einem Schwank aus seiner Jugend. Sturm. Das erspare ich Ihnen. Aber was mich wundert, ist, dass wir manchmal noch gar nicht ausführlich genug über diese Krise sprechen. Allein mal Baden-Württemberg, das Bundesland, wo schaffe Häusle baue und wo es immer im Grunde gelaufen ist und zahlt in den Länderfinanzausgleich ganz erheblich rein. Und jetzt sozusagen Angst vor Detroiter Verhältnissen, ja, Schwierigkeiten des Autolandes, die ganze Schwierigkeiten unserer Automobilkonzerne, in Klammern zum Teil auch hausgemacht, ist jetzt nicht für alles die Bundespolitik verantwortlich. Aber das ist ja eine ganz, ganz schwierige Lage, wenn man sieht, wie es da bei Bosch jetzt zugeht, bei den ganzen Zulieferern. Ich finde, darüber wird viel zu wenig diskutiert hier in diesem Land. Und auch die Frage, Frau Grimm hat es gesagt, die Wirtschaftskraft liegt ungefähr auf dem Niveau von 2018, 2019. Wie können wir wieder Wachstum entfesseln? Und das fehlt mir eigentlich in der Debatte. Aber warum wird zu wenig diskutiert? Ich meine, die Fakten sind ja wirklich hart. Ne? Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass man das gerne auch mal verdrängt. Wir reden häufiger mal darüber. 10.000 Industriejobs, das sind die guten Facharbeiterjobs, von denen dieses Land immer so gelebt hat, gehen Monat für Monat für Monat für Monat einfach weg. Und gehen übrigens, also man sieht, dass es in der Industrie abnimmt, die Beschäftigung. Und die Jobs gehen übrigens in den öffentlichen Sektor und in den Gesundheitssektor. Gesundheitssektor total nachvollziehbar. Das heißt, wir bauen den Staat weil auf. Weil wir eben die demografische Alterung haben, und brauchen wir mehr Gesundheitssystem. Und wir bauen die öffentliche Verwaltung auf. Vor allem die Bundesregierung. Wenn man sieht, wie die Ministerien in den letzten 10 Jahren, um wie viel Prozent das gewachsen ist. Die Regierung wird viel verwaltet. Ja, es wird ja auch immer viel reguliert. Mehr. Man muss plus das ja 30 Prozent. Und die Regierung ist nicht 30 Prozent besser geworden. Ja, aber dann lassen Sie uns doch mal drüber sprechen, was auch wirklich richtig gut laufen kann und wo wir Chancen haben. Also wenn ich jetzt schaue, was in Bremen gerade passiert, es muss ja eine neue ISS gebaut werden. Und wir haben einen Teil dieses Unternehmens jetzt in Bremen. Die Raumfahrtbranche ist etwas, wo wir in Deutschland wahnsinnig gut drin sein können. Nicht nur in Bremen, sondern auch in Nordrhein-Westfalen, auch in Bayern haben wir zum Teil Startups, die wirklich so vielversprechend sind. Und ich glaube, darüber müssen wir natürlich auch sprechen. Wo sind diese guten Erzählungen. Und deswegen komme ich zurück. Wir brauchen einen solchen Kennedy-Moment. Und ich finde deswegen, Sie, dass ich merke das schon, Sie wollen heute dringend zum Mond. Wirklich gut ist. Aber das wird uns doch nicht retten, Frau Winter. Also das rettet doch jetzt die deutsche Autoindustrie nicht. Ich denke schon. Sie haben doch gerade in Bremen haben Sie doch auch genau Autoindustrie sitzen gehabt, die alle in großen Schwierigkeiten sind. Stahl, die in großen Schwierigkeiten sind. Warum? Weil Energie und weil Arbeit zu teuer ist in diesem Land. Schlicht und ergreifend. Sie haben absolut kommen wir zum Mond schießen, wenn wir wollen. Sie haben absolut recht, dass wir damit gerade wirklich große Schwierigkeiten haben und da Jobs abgebaut werden. Und gleichzeitig ist es so, dass ein Unternehmen, OHB in Bremen, momentan so viele Leute jetzt zusätzlich anstellt. Auch gerade diese Leute, die das vorher gemacht haben, weil wir wissen, wir haben da große Chancen. Und noch ein weiterer Punkt, den wir nicht vergessen dürfen. Aus dieser ganzen Raumfahrtforschung kommen zum Schluss ja Innovationen hervor. Das haben wir ja schon immer gemerkt, gelernt, die wir dann auch weiter nutzen können, wo ganz große neue Dinge entstehen können. Und wenn wir über positive Zukunftserzählungen sprechen. Sie denken jetzt an Silicon Valley und so. Na, ich denke vor allen Dingen an GPS. Ist ja so entstanden. Ich denke darüber nach, dass es, wenn man sich das anschaut, mittlerweile im Weltall ja neue Organe gebaut werden. Man kann mittlerweile Netzhäute von Augen oben im All bauen, damit Menschen länger sehen können. Und ich glaube, dass wir auch über solche Innovationen und Ideen sprechen müssen, um genau diesen kreativen Unternehmergeist, den wir gerade uns alle so sehr wünschen, dass wir den wieder erschaffen können. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Und ich meine, man muss eben sehen, dass man die, diese ganze Beschäftigung, die sich in den öffentlichen Sektor bewegt, man müsste eben Regulierung abbauen. Man müsste Regulierung so abbauen, dass man nicht mehr so viele Verwalter braucht und der Wirtschaft mehr Freiraum gibt, um zu innovieren und hier auch zu skalieren. Und dann gäbe es vielleicht mehr von diesen innovativen Unternehmen in der Raumfahrt. Kann man das in Deutschland machen? In der Medizintechnik? Ich darf keine medizinischen Daten verwenden für die Forschung in Deutschland, zumindest nicht für die privatwirtschaftliche Forschung, nur an den Universitäten. Deswegen ist das schon mal verschlossen. Bei Gentechnik, da darf ich bestimmte Methoden eben hier nicht anwenden, die vielleicht auch für die Ernährung und für die Weltgesundheit wichtig wären. Bei Datenschutz, autonomes Fahren, Smart City, da ist die Datennutzung verwehrt. Also es gibt viele innovative Bereiche, wo wir, wenn wir Regulierung abbauen, vielleicht weniger kontrollieren müssten. Wir müssten ein bisschen ins Risiko gehen, ein bisschen mutiger werden, das haben wir uns abgewöhnt. Und eben dann auch diese Beschäftigten in deutlich besser bezahlten Jobs in der Industrie hätten, wenn diese Unternehmen hier skalieren. Also da sind schon Chancen. Ganz banal irgendwie auf die Frage der Arbeitsmoral zurückkommen. Wenn der Kanzler sagt, mit Work-Life-Balance kommen wir nicht weiter, wenn wir über Teilzeit sprechen, die plötzlich unter Verdacht gerät, dass das lauter so Drückeberger sind, was Quatsch ist, das so pauschal zu sagen. Wenn wir über Feiertage sprechen und merken, ein, zwei Feiertage weniger und schon geht die Wirtschaftsleistung eines ganzen Landes nach oben. Wenn wir über Krankenstand sprechen, hat der Kanzler dann einen Punkt, wenn er sagt, wir sind zu viel krank und es wird sozusagen Leuten zu einfach gemacht, krank zu sein, Herr Wiese. Was würden Sie sagen? Was mir immer auffällt ist, Selbstständige sind so gut wie nie krank. Haben die ein besseres Immunsystem? Sie haben nach der Arbeitsmoral gefragt und da will ich konkret darauf eingehen. Ich glaube, dass das zu Recht, wie er das vermittelt hat, bei vielen aufgestoßen ist. Das muss ich einfach sagen, weil wir haben im 2024 haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei uns im Land 1,2 Milliarden Überstunden gemacht. 1,2 Milliarden Überstunden, davon fast 600 Millionen unbezahlte Überstunden. Das heißt, die Beschäftigten leisten eine ganze Menge bei uns im Land. Wir haben fast im Schnitt eine 40-Stunden-Woche. Das ist europäisches Mittelfeld. Die Niederländer, die Briten sind letztendlich hinter uns. Wenn man Vollzeitbeschäftigung miteinander vergleicht, ist es mitnichten so, dass die Deutschen deutlich weniger arbeiten als der Rest. Niederländern, das kann man also auch nicht sagen, wenn weniger gearbeitet wird, läuft das Wirtschaftswachstum schlechter, weil die haben eine viel höhere Teilzeitquote tatsächlich. Also man muss schon sehr, sehr genau hinschauen. Was ich spannend finde für die Diskussion, und da hat Frau Grimm recht, wir müssen tatsächlich gucken, wie wir im Bereich Innovationen das, was an den Hochschulen, an den Universitäten bei uns gemacht wird, schneller in die Anwendung kommen. Da gibt es Regulierungsfragen, da bin ich völlig dabei, dass wir manchmal da zu kompliziert sind. Aber das sind einfach tatsächlich auch Möglichkeiten. Wir haben es ja als SPD selbst vorgeschlagen, um auch den Mittelstand letztendlich mit den neuen Technologien vertraut zu machen, KI und wo ich die Potenziale habe. Und da sind Chancen, KI-Gutscheine auszustellen für die Unternehmen, Möglichkeiten zu schaffen. Also wir haben da eine ganze Menge von Möglichkeiten. Ich will aber auch sagen, wir kommen nicht aus einer Position heraus, wo wir wieder der kranke Mann Europas sind. Wir sind in einer guten Ausgangslage, wir haben Herausforderungen und die wirtschaftliche Situation, in der wir sind, die ist nicht nur hausgemacht. Wir haben natürlich auch momentan ein Alles Umfeld richtig. Global, das darf man immer nicht vergessen, die vieles auch nicht einfach macht. Aber nochmal, ich bleibe Optimist, dass uns das als Bundesregierung gelingt. Okay, nochmal. tut mir leid, muss nochmal zurückkommen. Arbeitsmoral, Frau Grimm, Markus Söder. Eine Stunde mehr Arbeit in der Woche würde enorm viel Wirtschaftswachstum bringen. Und dann stellt er die rhetorische Frage, ist das wirklich zu viel verlangt? Würde das ernsthaft was bringen? Ja, das bringt schon was. Ich glaube auch, man muss da eine ganze Reihe an Maßnahmen vorantreiben. Sehe ich absolut so. Man muss sich nur einigen, welche, weil die alle kontrovers sind. Aber wir werden ohne eine Öffnung bei der Regulierung trotzdem nicht auf einen Wachstumspfad kommen. Und ich glaube, wir sind auch in der deutlichen... Eine Stunde mehr. Nochmal. Er tut so, als würde eine Stunde mehr Deutschland retten. Das, Stunde mehr in der Woche, das ist ja also meine zwei Tage, die ich da angeführt habe. Das ist ja auch so ungefähr... Also, das würde was bringen. Das würde was bringen. Ich glaube, eine Stunde mehr pro Woche. Wie viel Wachstum wäre das? Ist jetzt unseriös, Sie das so zu fragen. Das ist so ein bisschen hypothetisch. Ich glaube, das IW hat da was ausgerechnet. Ich habe es jetzt aber gerade nicht parat. Aber es ist durchaus ein signifikanter Effekt. Diese Stunde muss natürlich effizient eingesetzt werden. Aber im Endeffekt werden wir trotzdem verschiedene andere Maßnahmen. Das habe ich schon verstanden. Aber ich bin ja mit ganz kleinen Dingen heute schon zufrieden. Herr Wiese, würden Sie da mitgehen? Eine Stunde mehr. Ist letztendlich eine Tarifvertragsfrage, wie die Beschäftigten sich letztendlich mit den Arbeitgebern darauf einigen. Die Politik kann das, Ihrer Meinung gefragt. Ja, die Politik kann das aber nicht vorschreiben. Und ich bin ein bisschen skeptisch, was den Vorschlag finden von Markus... Finden Sie es gut oder finden Sie es nicht gut? Ich finde es vor dem Hintergrund falsch, wenn ich die Zahl sehe von 1,2 Milliarden Überstunden, die schon geleistet worden sind. Also Sie sagen, das heißt, eine Stunde mehr... Es wird über die reguläre Arbeitszeit hinaus schon vieles an Überstunden letztendlich auch geleistet. Und darum glaube ich, dieser Fokus auf diese eine Stunde, das halte ich aus meiner Sicht für falsch. Annika Klose, Sozialpolitikerin von Ihnen, Kollegin aus der SPD, die sagt, ich finde die Forderung von Söder ehrlich gesagt daneben. Sie hat es auf den Punkt gebracht, gerade vor dem Hintergrund der vielen Überstunden, die geleistet werden und die Beschäftigten dann noch nicht bezahlt kriegen. Ja. Der redet aber von einer Stunde mehr Arbeit pro Woche. Absolut. Aber nochmal, die Beschäftigten leisten 1,2 Milliarden Überstunden. Das brechen Sie mal runter auf die Beschäftigten. Mhm. Das ist mehr als eine Stunde, die fast mehr geleistet wird, fernab dieser einen Stunde. Okay, wo setzen wir dann an? Bei den Krankheitstagen? Warum sind wir so viel krank? Es gibt unterschiedliche Gründe. Ich glaube, dass auch die psychische Belastung bei vielen mehr geworden ist in den letzten Jahren. Ist sie in anderen Ländern anders? Ja, aber auch da glaube ich tatsächlich, also mein Eindruck jedenfalls bei denjenigen, wo ich mit unterwegs bin, da lässt sich keiner leichtfertig krank schreiben. Auch diese Diskussion, die wir jetzt mit der telefonischen Krankschreibung oder sowas gehabt haben, ich teile das nicht, diese Verdachtsmomente, dass da einfach die Leute sich absichtlich krank schreiben oder sowas. Ich halte es eher für sinnvoll, wenn man krank ist und sich nicht in den Betrieb schleppt, um andere noch letztendlich ansteckt. Also ich halte das für wie das manchmal rüberkommt, dass man da faul ist, sich absichtlich krankschreiben lässt. Ich halte das also, für falsch. Das heißt, telefonische Krankschreibung abschaffen würden Sie auch nicht mitgehen? Also, ganz einfache Lebensumstände. Wenn ich immer in die Arztpraxis gehen muss, wenn ich einen leichten Infekt habe oder wenn es schwierig ist, zur Arbeit zu gehen, und dann gehe ich in diese Arztpraxis, in dieses enge Zimmer rein und da sitzen alle und husten und haben sonstige Viren. Meistens bin ich danach 5 Tage länger krank. Der Arzt bei mir vor Ort sagt ganz klar, das ist eine gute Möglichkeit letztendlich, auch trägt zu einer Entlastung der Arztpraxen auch bei. Und kein Arzt, das ist mein Eindruck, die ich jedenfalls vor Ort persönlich kenne, schreibt jemanden da leichtfertig krank. Ein Versuch habe ich noch. Karenztag, so wie die Schweden das zum Beispiel machen. Erster Tag bezahlst du quasi selbst. Kann man diskutieren, sind wir auch in der Diskussion aktuell drüber drin. Ich würde aber den ersten Schritt machen, diese Möglichkeit der Online-Krankschreibung, die es ja gibt, wo man sich einen Attest im Internet holt, wo es definitiv Missbrauch gibt. Da muss definitiv als erstes ein Riegel vorgeschoben werden. Gibt es das Einzige, wo Sie vielleicht mitgehen würden? Nee, das ist sehr sinnvoll, damit zu gehen, weil das tatsächlich aus meiner Sicht nicht geht. Das ist schon ein Fall von Betrug. Aber die telefonische Krankschreibung abschaffen, das halte ich tatsächlich für falsch. Nochmal, ich komme ins Arztzimmer rein, ich hole mir noch 3 Infekte mehr, die ich mit nach Hause bringe. Ich halte das für falsch. Frau Winter, wo setzen Sie denn an? Also was gehen Sie denn mit? Also ich denke... Stunde mehr arbeiten in der Woche? Ist mit der CDU drin oder nicht? also wir brauchen einen Hauruck-Moment und deswegen müssen wir Maßnahmen umsetzen. Ich glaube, dass eine Stunde mehr jetzt nicht grundsätzlich falsch sein muss. Ich glaube aber, dass wir uns vor allen Dingen überlegen... Was ist denn das für eine Antwort? Naja, also ich sag grundsätzlich nicht, dass eine Stunde mehr grundsätzlich falsch sein muss. Nee. Was heißt das übersetzt? Also, sind Sie dafür oder dagegen? Wir debattieren in Bremen gerade die Frage, gehen wir von der 40 auf die 41-Stunden-Woche für Beamte? So. Wirklich virale Frage. Der Bund macht schon 41 Stunden, NRW macht 41 Stunden, Schleswig-Holstein macht 41 Stunden. Also, dafür oder dagegen? Ich finde das... Gut, ich glaube, dass man einschränkt. Dafür oder dagegen? Ich bin dafür. Gut, danke. Ich möchte aber den einen Punkt machen. Ich denke, dass man auf die Rücksicht nehmen muss. Das macht auch der Bund, das macht NRW, das macht Schleswig-Holstein, die bestimmte Betreuungsleistungen haben. Aber grundsätzlich brauchen wir einen Hauruck-Moment. Und ich denke auch, dass wir gerade in der öffentlichen Verwaltung, wir haben es gerade schon besprochen, wir müssen effizienter werden. Und dann ist auch die Frage, brauchen wir wirklich die eine Stunde mehr oder können wir Effizienz nehmen? Weil zum Schluss geht es doch darum, wie können wir Anreize setzen zu mehr Leistung? Und bei dem Beispiel übrigens jetzt telefonisch oder Online-Krankschreibung, also ob ich jetzt eine Videokonferenz mache mit dem Arzt oder mit der Arzthelferin telefoniere, das macht für mich wirklich keinen Unterschied. Trotzdem müssen wir es natürlich mal prüfen, was es tatsächlich für Anreize gibt. Karenztag, würden Sie mitgehen? Ich finde das tatsächlich eine Forderung, die man auch überlegen muss. Ich finde, es müssen Maßnahmen sein, die wirksam sein. Sie persönlich, sind Sie dafür oder dagegen? Ich denke, dass man darüber nachdenken muss, inwiefern, also 0 oder 100 bin ich nicht dafür. Ich denke schon, dass wir uns aber anschauen müssen, inwiefern kann man ein gestuftes Modell machen, um Anreize zu schaffen. Halbe Stunde. Wir können uns jetzt hier festlegen, aber ich fände es schwierig, jetzt eine Zahl hier rauszuhauen, ohne dafür eine Studie zu haben. Ich meine, wir machen das ja nicht, um es zu machen, sondern damit es wirksam ist. Und ich glaube, das ist ja die Frage. Was ist wirksam? Ja, ich frage ja deswegen nach, weil es offensichtlich in Schweden zum Beispiel wirksam ist. Also die Schweden haben, Frau Grimm, korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage, offenbar deutlich weniger Krankenstand als wir. Ja. Warum ist das so? Ja, es gibt einige Länder, die haben da Maßnahmen eingeführt, wie zum Beispiel Karenztage, die dazu führen, dass weniger Krankenstand ist. Vor allen Dingen diese kurzen Krankheitszeiten nehmen dann ab. Es ist auch schwierig zu vergleichen teilweise, weil unterschiedlich gut gemessen wird. In Deutschland haben wir eine relativ gute Messung der Krankheitstage, dadurch, dass es die elektronischen Krankschreibungen gibt. Okay, wir wissen es einfach genauer. Insofern, aber es spricht schon viel dafür, dass das dazu führt, dass der Krankenstand sinkt. Okay, Herr Sturm, Sie kennen all diese Studien, Sie kennen diese ganzen Themen. Und nochmal die Frage nach der Arbeitsmoral und auch die Frage, wie reformfähig ist eigentlich Politik? Hier sitzt ja gewissermaßen die Regierung heute. Ich finde, sie ist zu wenig reformfähig, aber mich stört auch die Herangehensweise des Kanzlers. Also der beschreibt, Sie haben das ja gerade zitiert, der beschreibt, die Deutschen arbeiten zu wenig, der klagt über 14,5 Tage Krankenstand im Jahr, der klagt über 4-Tage-Woche. Herr Merz ist ja eigentlich kein Gesellschaftswissenschaftler oder kein Soziologe oder kein Thinktankler, der jetzt irgendwie mal den Zustand der deutschen Gesellschaft beschreibt. Er ist Kanzler. Er führt eine Regierung an und er führt die größte Partei in Deutschland an. Er müsste eigentlich dafür sorgen, dass Maßnahmen ergriffen werden, um den von ihm als schlecht erachteten Zustand zu verändern. Und dann müsste er, und da ist er leider sehr schlecht drin, Mehrheiten dafür organisieren. Und zwar innerhalb seiner Regierung, zusammen mit Herrn Wiese und zusammen mit Herrn Spahn und zusammen mit Herrn Mirsch, um dann Gesetze durchzusetzen. Da bin ich aber skeptisch, ob das geschieht. Und ich bin auch sehr skeptisch bei der eben schon angesprochenen Rentenkommission, die ja bis zum 30. Juni ihre Vorschläge präsentieren wird. Sich erinnernd an die letzte Rentendebatte bin ich skeptisch, ob da wirklich Reformen reinkommen. Hinzu kommt, im Sommer werden wir ja noch mal eine ganz andere, völlig aufgeheizte politische Situation haben. Landtagswahlen in drei Ländern, vor allem in Sachsen-Anhalt, wo die AfD den Ministerpräsidenten stellen könnte. Und da kommen dann diese Vorschläge rein. Und das soll dann diskutiert werden. Und die AfD wird natürlich im Himmel das Jahrmarkt versprechen, irgendwelchen Rentenniveau bei 70% oder gut, bei 80%. Aber an solchen Versprechen muss man sich ja dann im Zweifel auch messen lassen. Ne? So ist es natürlich, aber das wird sehr, sehr schwierig. Und ich bin skeptisch, ob das was wird. Und ich fand es auch ein bisschen verwunderlich, dass der Kanzleramtsminister Frei bei uns im Tagesspiegel-Interview jetzt gesagt hat, also mit den Reformen müssen wir mal sehen, was da in diesem Jahr überhaupt noch geht. Bei Rente wollen wir was hinkriegen. Also jetzt schon zu sagen, und wir haben Anfang Februar, wir müssen mal gucken, was in diesem Jahr noch so funktioniert, das finde ich schon ein bisschen wenig ambitioniert. Denn die Erfahrung zeigt ja auch, in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode wird nicht mehr so arg viel. Was sind traditionell weniger? Ist es trotzdem unfair, sozusagen den schwarzen Peter dann im Zweifel immer zur SPD zu schieben und zu sagen, ja, die sind ja nicht reformwillig? Ich habe den Eindruck, das greift zu kurz. Die SPD ist aber weniger reformwillig als die CDU. Ich habe das ja gerade beschrieben, dass die SPD in meinen Augen da konservativer ist. Ich sehe bei der CDU schon mehr Bewusstsein und Bereitschaft, im Sozialstaat etwas zu ändern, als bei der SPD. Und natürlich ist die SPD mit der Union in einer Koalition. Man kann aber auch sagen, die Lage ist jetzt doch noch mal ein bisschen schwieriger als vor einem Jahr. Wir hatten letztes Jahr 0,2% Wachstum, jetzt sollen es nur 1% werden. Wir müssen vielleicht auch nicht alles aus dem Koalitionsvertrag, jeden Spiegelstrich umsetzen, sondern durch eine neue Lage. Das hatten wir ja auch im Februar diesen Jahres. Da war ja auch plötzlich eine neue Lage da, die zu 1 Billion Schulden geführt hat. Wollen wir uns jetzt vielleicht nicht mehr an jedem Spiegelstrich an diesem Koalitionsvertrag festhalten? Das wäre eigentlich eine relativ souveräne Reaktion der Regierung. Herr Wiese, Herbst der Reformen, sind viele Dinge sind versprochen worden. Sie sagen, die SPD war nie der Bremser. Wenn es darauf ankommt, sind wir da. An so einem Satz kann man sie dann ja auch messen. Was wird passieren? Was sind die wichtigsten Dinge, die Sie in diesem Jahr noch umsetzen werden? Das kann ich sehr konkret machen. Wir wollen jetzt im März die Bürgergeldreform umsetzen. Das ist elementar wichtig aus meiner Sicht, weil die Bürgergeldreform der vergangenen Legislaturperiode war mit der Grund, warum wir bei 16% gelandet sind. Weil viele Menschen draußen im Land den Eindruck gehabt haben, wir kümmern uns mehr um die, die nicht arbeiten, als die, die arbeiten. Darum halte ich diese Reform. War der Eindruck richtig? Ja, ich muss das ganz klar sagen. Und egal, wo ich in den Betrieben unterwegs gewesen bin, das ist einem vorgehalten worden. Und darum halte ich diese Reform für elementar wichtig. Und darum werden wir die noch vor der Osterpause sozusagen umsetzen. Dann bin ich sehr selbstbewusst und sage deutlich, und da bin ich ein bisschen anderer Auffassung als Thorsten Frei, wir werden jetzt im März die Ergebnisse bekommen im Hinblick auf die Situation der gesetzlichen Krankenversicherung. Und ein Teil der Reformen, die da von Frau Waken vorgeschlagen werden, glaube ich, ist ambitioniert, können bis zur Sommerpause in Gesetzestexte umgewandelt werden. Ganz kurz. Naja, es geht letztendlich um die Fragen auch, wie ich das Gesundheitssystem, wo sehr viel Geld drin vorhanden ist, aber wo viele Ineffizienzen auch drin sind, wo wir viele Kostensteigerungen über vergangenen Jahre haben. Die letzte Reform war die Krankenhausreform von Karl Lauterbach. Auch da müssen wir Strukturreformen machen. Ich sage nur auch sehr deutlich, es geht nicht immer nur, dass wir nur sagen, die Versicherten müssen sozusagen ihren Beitrag leisten. Ich glaube, das müssen alle Player im Gesundheitssystem machen. Und ich glaube, da können wir bis zur Sommerpause auch vorankommen. Die Sozialstaatsreform, die wir machen wollen, die ist mit einem festen Zeitplan unterlegt. Ja, da kommt einiges in 26, einiges in 27, weil da müssen zwei Sozialgesetzbücher zusammengelegt werden. Das ist nicht ganz trivial, das ist durchaus ein bisschen schwierig und da muss man sehr genau hinschauen. Und der vierte Punkt ist tatsächlich diese Rentenkommission. Ich teile den Pessimismus da nicht. Wir haben da klare Verabredungen und wir haben die klare Verabredung in dieser Koalition, das im zweiten Halbjahr auch anzugehen. Und nochmal, dieses Jahr 26, glaube ich, müssen wir zeigen, dass das gelingt. Und ich merke einfach draußen, viele stehen Reformen auch nicht skeptisch gegenüber. Viele sagen, wir müssen was tun, wir müssen was voranbringen. Es muss nur gerecht zugehen und die dürfen nicht das Gefühl haben, wie zum Beispiel, Entschuldigung, wenn ich nochmal darauf komme, bei den Zähnen, dass sozusagen einer jetzt hier die Last tragen soll oder dann einem noch Dinge unterstellt. Ja, die Zähne sind auch schon weg. Nein, aber das, also sind das darf da, nicht passieren. Es muss gerecht zugehen bei den Reformen. Das ist das Entscheidende und da wollen wir mitwirken. Frau Winter, weil er gerade sagt, der Rente, Sie waren eine derjenigen, die gesagt haben, das geht so nicht. Wir können das so nicht weitermachen, das ist nicht mehr finanzierbar. Das war Ihre Haltung in dem großen Rentenstreit, ne, den wir im vergangenen Jahr hatten. Das heißt, werden Sie den Weg dann mitgehen, diesen neuen Weg? Ja, wir brauchen eine Reform der Rente. Und ich hoffe, dass die Rentenkommission da jetzt Lösungen erarbeiten wird. Ich glaube, dass diese Lösungen, die dann vorgeschlagen werden, sicherlich auch wieder hart debattiert werden. Ich hätte mir gewünscht, dass wir nicht schon 120 Milliarden Euro für die 30er Jahre festgeschrieben hätten mit dem Beschluss, der dann im Bundestag gefasst wurde. Und dann die Kommission einsetzen? Ich hätte mir gewünscht, dass die Rentenkommission mit einem weißen Blatt hätte starten können. Gleichzeitig müssen wir jetzt dafür sorgen, dass diese Rentenkommission erfolgreich ist. Denn wir müssen darüber nachdenken, wie bekommen wir es hin, dass wir gleichzeitig eine Rente für all die auszahlen können, die gerecht ist, die Lebensleistung auch honoriert von all den Menschen, die ja ihr Leben lang gearbeitet haben. Und dass wir gleichzeitig aber auch ein System schaffen, wo meine Generation sagt, ach, vielleicht ist es doch nicht nur Trade Republic, sondern ich kann darauf vertrauen, dass ich auch wieder eine gesetzliche Rente bekomme. Und da wird dann auch, da lade ich Herrn Wiese nochmal ein, dass wir dann auch gemeinsam dort stehen und sagen, ja, das wird jetzt sicherlich eine Veränderung bedeuten. Veränderungen können schmerzhaft sein, aber wir müssen sie machen, damit unser Land zukunftsfähig bleibt. Frau Grimm, Schlusswort für Sie. Also was muss passieren, damit es wieder nach vorne geht in diesem Land? Über Arbeitsmoral und Mentalität haben wir heute viel gehört, viel gesprochen. Aber was sind die großen Schrauben, an denen wir drehen müssen, damit das mit dem Wachstum in Zukunft anders läuft? Weil wir brauchen das, so habe ich Sie heute verstanden. Wenn das nicht passiert, dann kommen wir aus diesem Schuldensumpf nie wieder raus. Ja, ich glaube, Rente ist ein wichtiges Thema, weil da haben wir jetzt, hat Frau Winter ja gerade gesagt, schon sehr viele Milliarden festgelegt. Genau, aber worauf wird es dann hinauslaufen? Herr Wiese hat ja vorhin die drei Stellschrauben beschrieben. Was ist Ihre Prognose? Ich halte es für extrem schwierig, dagegen einzuarbeiten, dass der Ausgabenanstieg jetzt in dem Umfang schon vorweggenommen wurde. Rentenalter muss an die längere Lebenserwartung angepasst werden. Anstieg der Bestandsrenten könnte begrenzt werden, indem es an die Inflation gekoppelt. Das heißt, später in die Rente rein? Später in die Rente rein. Nicht dramatisch später. Sondern so, dass eben, wenn man länger lebt, man dann eben ein Drittel des zusätzlichen Lebensjahres in der Rente verbringt und zwei Drittel des zusätzlichen Lebensjahres im Erwerbsleben. Dann Rentenniveau anpassen mit der Inflation, nicht mit den Löhnen. Das könnte die Ausgaben dämpfen und dann den Nachhaltigkeitsfaktor dann wieder einsetzen. Renten, das heißt, gehen runter, heißt das übersetzt. Ne? Das klingt so schön, das heißt, Renten gehen runter, ne? Nee, gehen nicht runter, steigen nur nicht so stark an. Ja, ja, also okay. All diese Maßnahmen führen nur dazu, dass die Renten nicht so stark ansteigen und sind auch sozial gerecht in dem Sinne, dass ja diejenigen, die länger leben, das sind typischerweise diejenigen, die auch mehr verdient haben, stärker betreffen als diejenigen, die nicht so lange gelebt haben. Und ansonsten eben Innovationspotenzial. Wie kriegen wir die Abgaben runter? Wie kriegen wir die Kosten für die Arbeit runter? Kosten für die Arbeit, da haben wir viele Maßnahmen heute diskutiert. Bei wenigen waren wir uns alle in dieser Runde einig. Dann ist es natürlich dieses Regulierungsthema, das viel auslösen könnte. Und was, glaube ich, die Regierung gut macht, vielleicht als Schlusspunkt nochmal, man versucht ja Abkommen mit Ländern, mit vielen Ländern weltweit zu schließen und auch in die EU rein sollte man sich bemühen, die Integration zu vertiefen. Also alles, was internationalen Handel beflügelt, schafft nochmal auch für Deutschland Wirtschaftswachstum, weil wir dann einfach diese Hemmnis im internationalen Handel reduzieren und dadurch mehr wachsen können und auch Resilienz gewinnen, weil wir nicht so einseitig von einzelnen Staaten abhängig sind. Also darauf wird es ankommen. Wir brauchen als Exportland, als Fazit kann man sagen, wir haben heute gesehen, wie viele verschiedene Maßnahmen notwendig sind. Und das muss ein Anlass sein, nicht über jede Kleinstmaßnahme, die einfach einen sinnvollen Vorschlag darstellt, als Paket in einem Gesamtkonzept, so lange zu debattieren, die zu skandalisieren, sondern man muss einfach auf ein Gesamtkonzept hinaus. Wir fliegen mit Frau Winter zusammen zum Mond und diskutieren das so lange aus, bis wir ein Ergebnis haben und erst dann kommen wir zurück. Ist das die Idee? So machen wir das. Auf geht's. Ja? Danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal-Update. Und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.